Ein Beispiel. Viel ist über die verratene Beichte der Kaiserin Maria Theresia hin und her geschrieben worden. Als Tatsache scheint aber festzustehen, dass der Jesuit Kampmiller, sei es eine eigentliche Beichte, sei es streng vertrauliche, ihm als Seelenführer gemachte Mitteilungen der Kaiserin an seine Ordensoberen in Rom eingeschickt hat. Alles, was zum Beispiel der Jesuit Dur dagegen vorbringt, vermag den Kern der Sache nicht zu beseitigen. Zum Spotte fordert es geradezu heraus, wenn Dur sich zum Beweise des Gegenteiles auf seine eigenen Nachforschungen in den Archiven zu Wien und Simancas beruft. Er habe dort nichts über die verratene Beichte gefunden. Was wir von Durschen Forschungen kennengelernt haben, zwingt geradezu, ihnen keinen Glauben zu schenken. Aber selbst wenn wirklich in Wien und Simancas darüber nichts zu finden wäre, was bewiese das gegen die Tatsächlichkeit des Vorkommnisses? Ebenso wenig überzeugend sind Durs andere Gegenbeweise. Sie lassen sich zusammenfassen in das Schweigen Arnets, des Biografen Maria Theresias, über die Sache und in die auf eine briefliche Anfrage Durs abgegebene Versicherung Arnets, in seinen archivalischen Studien sei ihm darüber nichts bekannt geworden. Diesen Behauptungen und rein negativen Beweisen stehen positive Zeugnisse gegenüber, deren Kraft nicht aus der Welt zu schaffen ist. Der Leitmeritzer Domkapitular Ginzel, ein durchaus kirchlicher Mann, berichtet, Dr. Jakob Stern, K&K Hofkaplan zur Zeit Maria Theresias, der als Titularpropst von Ivantia zu Hetzendorf bei Wien in Pension lebte und sich einer sehr ausgebreiteten Kenntnis der Tagesgeschichte erfreute, erzählte dem Verfasser 1830 über diese Angelegenheit Folgendes. Die dringenden Vorstellungen der bourbonischen Höfe an Theresia wegen der Aufhebung der Jesuiten hatten bei derselben nicht alle Wirkung verfehlt. Da kam eines Tages der Abt von St. Dorothea, sein Name ist mir entfallen, zu Theresia und händigte ihr einen von ihrem Beichtvater, dem Jesuiten Kampmüller, geschriebenen Zettel ein, welche eine ihrer letzten Beichten enthielt. Der Hauptinhalt sollen Gewissensskrupel über die unlängst stattgefundene Teilung Polens gewesen sein. Theresia gab nun ihre Stimme zur Aufhebung der Gesellschaft und soll an Ganganelli diesen Vorfall des verletzten Beichtsiegels als Grund berichtet haben, warum sie die Jesuiten in ihren Staaten nicht mehr wolle bestehen lassen. Diese Ginzel selbst mitgeteilte Erinnerung eines Hofkaplans Maria Theresias, der sich, wie Ginzel hervorhebt, einer ausgebreiteten Kenntnis der Tagesgeschichte erfreute, also noch durchaus geistesfrisch war, ist ohne Zweifel von bedeutendem Gewichte, das Dur durch seinen Spott über den alten Herrn nicht vermindert. Eine Bemerkung, die Ginzel anschließt, trägt bei zur größeren Klärung des Fragepunktes. Dagegen muss man bemerken, die Gewissensbedenken, welcher die erhabene Frau über die Teilung Polens hegte, sprach dieselbe sehr offen gegen alle ihre Räte aus. Und wenn der Beichtvater der Kaiserin derlei Bedenken niederschrieb, verletzte er so wenig ein Beichtgeheimnis, als die Kaiserin dieselben nicht nur in der Beichte äußerte. Was der Jesuit Kampmiller von seinem kaiserlichen Beichtkinde nach Rom berichtet hatte, braucht nämlich gar nicht eine Beichte im strengsten Sinne des Wortes gewesen zu sein. Vertrauensbruch schnödester Art war es auch, wenn Kampmiller dasjenige weitergab, was die Kaiserin ihm als Seelenführer in Form von Anfragen und Zweifeln vorlegte. Ganz gleichgültig, ob sie die gleichen Anfragen und Zweifeln auch ihren Räten kundgab. So hätte denn Kampmiller genau nach der Verordnung seines Ordensgenerals Mutius Vitelleschi gehandelt, die, dem Wortlaute nach, auch nicht vom eigentlichen Beichten, sondern von Punkten, die ein Gutachten verlangen, spricht. Die Teilung Polens war aber doch wohl ein Punkt, der eine Maria Theresia zu ihrem Gewissensleiter treiben konnte, um ein Gutachten zu erlangen. Nicht minder beweiskräftig ist das Zeugnis des kaiserlich-russischen Professors und Generalsuperintendenten der lutherischen Gemeinde zu St. Petersburg, Dr. Ignaz Fesslers. Fessler ist eine der merkwürdigsten und lautersten Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts, dessen Schicksale und Erlebnisse viel zu wenig bekannt sind. In seinem interessanten Buche »Rückblicke auf eine 70-jährige Pilgerschaft«, Breslau 1824, heißt es: »Der von mir verehrteste und mich väterlich liebende Professor an der Wiener Universität war Josephus Julianus Monsberger, 29-jähriger kräftiger Greis, einstmals Tertiae Professionis, der Gesellschaft Jesu, folglich in die Geheimnisse seines Ordens eingeweihter Jesuit. Der Rektor des Professhauses der Jesuiten in Wien hatte verreisen müssen und ihm aufgetragen, das Rektorat aufzuräumen und es reinigen zu lassen. Da hatte ein Gemälde seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er nahm es von der Wand, um es unter besserer Beleuchtung zu betrachten. Inzwischen bemerkt er dort, wo das Bild gehangen hatte, ein Wandschränkchen. Es scheint ihm verdächtig. Der Druck auf eine entdeckte Springfeder und die Tür springt auf. Unter einer Menge Papiere fällt sein Blick auf ein Futteral mit der Aufschrift »Beichten der Großen und Mächtigen«. Er öffnet es, findet darin Beichten der Kaiserin, der Erzherzoge, der Erzherzoginnen, einiger Minister und anderer hoher Herrschaften. So hat es mir Monsberger mehrmals erzählt. Der Jesuit Dohr hilft sich diesem Zeugnisse gegenüber mit der Redensart von romanhaftem Aufputze und der Feststellung, Monsberger sei im Wiener Professhause nicht angestellt gewesen und das Tagebuch des Wiener Professhauses verzeichne für das Jahr 1764 keine Reise des Rektors. Gegen die Glaubwürdigkeit Fesslers wagt er allerdings nichts zu sagen. Auch Voltaire berichtet in einem Brief an den Herzog von Richelieu von einer verratenen Beichte. Der Jesuit de Aubenton, Beichtvater Philipps V. von Spanien, habe den Inhalt einer Beichte des Königs dem Herzoge von Orléans mitgeteilt, der Graf von Fuentes und der Herzog von Villahermosa hätten die Beweise dafür in Händen. Voltaire legt die Beweise leider nicht vor. Dem Bilde, das Saint-Simon aufgrund langer Bekanntschaft von Aubenton entwirft, entspricht aber die Tat.